Die Weiber am Thesmophorenfest von Aristophanes, übersetzt von Ludwig Seger. Personen: Menesilochos, Euripides, Agathon, sein Sklave, Heroldin, Mika, Frau des Kleonymos, Kritola, Priesterin, eine Blumenhändlerin, Kleisthenes, ein Prytane, ein Skythe, Chor der Weiber, stumme Personen, Tratta, Philiste, Mania und andere Sklavinnen, Theredon, Flötenbläser, Klaphion, Tänzerin. Erste Szene, Euripides und Menesilochos, dann Agathons Diener, Agathon. Menesilochos, für sich. Ach Zeus, wann kommt die Schwalbe doch einmal? Seit früh schon hetzt der Mensch mich fast zu Tod. Zu Euripides. Hör, sag mir doch, eh mir die Milz zerspringt, wo führst du mich denn hin, Euripides? Euripides, pathetisch. Nicht hören sollst du dies, mit eignen Augen gleich sollst du's schauen. Menesilochos, wie war das? Noch einmal, nicht hören soll ich. Euripides, nicht, es schauen sollst du. Menesilochos, wie, auch nicht schauen? Euripides, was du hören sollst. Menesilochos, was meinst du nur? Du redest sehr gelehrt, du sagst, ich soll nicht hören und nicht sehen? Euripides, denn beides ist urwesentlich geschieden. Menesilochos, nicht hören und nicht sehen? Euripides, ich sag es dir. Menesilochos, wieso geschieden? Euripides, uranfänglich schon, als im Beginn der Äther sich entzweite und das bewegt lebendge zeugt aus sich, baut er zuerst das Sehorgan, das Auge, das Ebenbild der runden Sonnenscheibe, dann bohrt er erst dem Trichter gleich das Ohr. Menesilochos, der Trichter macht nun, dass ich taub und blind, wie freut mich's, dass ich das jetzt noch gelernt, wie heilsam ist doch weiser Männer Umgang. Euripides, dergleichen kannst du viel von mir noch lernen. Menesilochos, ei, sinn doch nach, vielleicht zu all dem Glück werd ich noch lahm durch dich an beiden Beinen. Euripides, du komm hierher und höre. Menesilochos, zu Befehl. Euripides, siehst du das Pförtchen drüben? Menesilochos, beim Herakles, ich denke. Euripides, schweig. Menesilochos, die Tür soll ich verschweigen? Euripides, du hör. Menesilochos, verschweigen soll ich sie und hören? Euripides, dort wohnt er, der berühmte Agathon, der Tragiker. Menesilochos, wer ist der Agathon? Euripides, nun, ein gewisser Agathon. Menesilochos, der braune, handfeste? Euripides, nein. Hast du ihn nie gesehen? Menesilochos, der bärtige? Euripides, hast du ihn nie gesehen? Menesilochos, mein Lebtag nicht, soviel ich mich erinnere. Euripides, gewiß, du hast ihn schon belegt, du weißt's nur nicht, doch schleichen wir beiseit, da kommt ein Sklav von ihm, der Kohlen trägt und Myrten, er opfert, wie es scheint, bevor er dichtet. Agathons Diener tritt auf. andächtige Stille, versammeltes Volk, schließt alle den Mund, denn der heilige Schwarm der Musen verweilt hier im Herrenhaus und stimmt zum Gesang schon die Saiten. Den Atem halt ein, o ätherische Luft, du brande nicht mehr, im bläulichen Glanz lieg Stille. Menesilochos. Bombax. Euripides. Schweig, rede nicht drein. Diener. Ihr Vögel des Himmels, still duckt euch ins Nest, und es wurzle der Fuß dem Getiere des Walds an dem Grund. Menesilochos. Bom, bom, ballo, bombax. Diener. Der Agathon macht, mein poetischer Herr, sich soeben parat, Menesilochos. Zur Begattung als Weib? Diener. Wer entsandte den Laut? Menesilochos. Die ätherische Luft. Diener. Zu des Dramas Schiff das Gerippe zu bauen, schon formt er und leimt er neumodische Wort, er drechselt und hobelt und glättet und pflegt, Antithesen einpflicht er, Sentenzen nur spricht er, wie geschmolzenes Wachs modelliert er den Vers und gießt in die Form. Menesilochos. Arbeitet und juckt. Diener. Welch plumper Gesell, der dem Tore sich naht. Menesilochos. Ein Mann, der erbötig dir selbst und dem Herrn, dem Poetischen, gleich durch das hintere Tor mit Jucken und Zucken aus diesem Gefäß in die offene Form was zu gießen. Diener. Frech, Alter, warst du wohl als Knabe schon. Euripides, mein Bester, lass den Menschen gehen und rufe mir, sei so gut, den Agathon heraus. Diener, nicht nötig, denn er kömmt jetzt gleich heraus. Er fängt gerad zu dichten an, und winters ist's nicht so leicht, die Vers in Fluss zu bringen, man sitze denn vorm Tor im Sonnenschein. Ab. Menesilochos. Was soll denn ich hier? Euripides. Warten, bis er kommt. Seufzend. Ach, Zeus, wie wird es heute mir ergehen? Menesilochos. Und ich, bei Gott, ich will doch wissen, was er hat. Was seufzest du, was ängstet dich, du als mein Eidam, darfst mir nichts verhehlen. Euripides. Ein schöner Teig ist mir da angerührt. Menesilochos. Was denn? Euripides. Es handelt heut sich um Leben und Sterben des Euripides. Menesilochos. Wieso? Heut spricht ja kein Gerichtshof, auch der Rat hält keine Sitzung, denn es ist der dritte, der Mitteltag des Thesmophorenfestes. Euripides. Das eben, fürcht ich, ist mein Untergang. Die Weiber stehen mir alle nach dem Leben und wollen heut im Thesmophorentempel Rat halten über meinen Tod. Menesilochos. Warum? Euripides. Weil auf der Bühne ich schlecht von ihnen rede. Menesilochos. Nun, beim Poseidon, da geschäht dir recht, doch sprich, was willst du nun dagegen tun? Euripides. Ich bitte Agathon, den Tragiker, zum Thesmophorentempel hinzugehen. Menesilochos. Wozu das? Euripides. Um für mich dort aufzutreten im Rat der Frauen. Menesilochos. Wie? heimlich oder offen? Euripides: Heimlich, in Weiberkleider eingehüllt. Menesilochos: Der Plan ist hübsch und echt, Euripideisch. In Pfiffen schnappt uns keiner weg den Kuchen. Euripides: Still. Menesilochos: Nun, was gibt's? Euripides: Heraustritt Agathon. Menesilochos: Wo denn? Euripides: Sieh, der dort auf der Drehmaschine. Menesilochos: Bin ich denn blind? Ich sehe keinen Mann hier weit und breit. Kyrene seh ich dort. Euripides: Schweig. Eben präludiert er, um zu singen. Menesilochos: Was trillert er? Ameisengäng etwa? Agathon erscheint und singt. Die Fackeln, ihr Mägdlein, ergreift zu Ehren den Göttinnen, den Unterirdischen, tanzt und singt der freien Heimat ein schallend Lied. Chor der Musen hinter der Szene. Wem der Götter gilt, der Fest rein, tu es kund, denn fromm die Götter zu ehren, bin ich stets bereit. Agathon: Wohlan, so preist, o Musen, den Schützen mit goldenem Bogen, Phöbos, der an des Simois Strand die Mauern der Stadt gebaut. Chor: Heil dir, Gruß und frohe Lieder, Phöbos, dem im Musenwettstreit der höchste Preis gebührt. Agathon: Preist auch die Jungfrau auf eichenumrauschten Bergen streifend, die Jägerin Artemis. Chor: Ich ruf und preise die Heere glückselig, der Leto-Tochter Artemis, die keusche Maid. Agathon: Auch Leto preist und Asiens Seitenspiel zum rhythmischen Tanz der phrygischen Grazien. Chor: Die Gebieterin Leto preis ich und die Leier, die Mutter der Hymnen, vollkräftigen männlichen Klangs, Flammen im Auge der Göttinnen zündet sie, Flammen urplötzlichen Jubels aus unserem Mund. Darum sei mir gepriesen, o König Phöbos, heil dir, seliger Sohn der Leto. Menesilochos: Welch lieblich Lied, ihr heilgen Genetüllen, so weiblich zart, so Zungenküsse lüstern, so schnäbelnd süß. Ach, schon beim Hören zuckt des Kitzels Reiz mir bis zum Steiß hinunter. Du aber, Männchen, lass mit Aischylos in seiner Lykurgie dich nun befragen. Woher, Zier Af, aus welchem Land, was soll der Putz, welch tolles Zeug, wie stimmt die Laute zum Safrankleid, zum Lockennetz die Zither? Was hat der Spiegel mit dem Schwert zu schaffen, du selber, Bursch, sag an, bist du ein Mann? Doch wo der Schweif, der Mantel, wo die Stiefel, demnach ein Weib? Allein wo sind die Brüste? Was sagst du? Nichts. Du willst nicht reden? Hem, meinthalb, ich kenn aus deinem Lied dich schon. Agathon: O alter, alter Mann, den Spott der Missgunst, ich hör ihn, aber Ärger zeig ich nicht, mein Kleid entspricht der Stimmung meines Geistes. Ein Mann der Dichtkunst muß in Sitt und Art sich nach dem Stoff, den er behandelt, richten. So, wenn man eben Weiberdramen dichtet, muß auch den Körper Weiblichkeit umkleiden. Menesilochos: Du reitest wohl, wenn du ne Phädra dichtest? Agathon. Für Männerdramen, nun, die Mannheit hat man schon am Leib. Nur solches, was uns fehlt, erstreben wir nachahmend uns zu schaffen. Menesilochos. Machst du ein Satyrspiel, dann rufe mich zu Hülf, ich steh dann hinter dir mit Stanzen. Agathon. Unwürdig ist's, wenn bäurisch ein Poet plump, struppig auftritt. Denk an Ibykos, Anakreon von Theos, an Alkaios, die Schöpfer süß gewürzter Harmonie. Stirnbinden trugen sie und schwelgten ionisch. Und Phrynichos, du hast ihn doch gehört, schön war er selbst und immer schön gekleidet, drum waren seine Dramen auch so schön, denn was man ist, dem gleicht auch, was man schafft. Menesilochos. Drum schafft so ekles Zeug Philokles auch, der Ekle, schuft Xenokles Schuftiges und Frostiges, der frostige Theoknis. Agathon. Versteht sich, solches wußt ich, darum hielt ich stets was auf mein Äußeres. Menesilochos. Ei, wieso? Euripides. Schweig, Kläffer, ich auch hielt's in seinen Jahren wie er, da ich als Dichter debütierte. Menesilochos. Du, deine Bildung, die beneid ich nicht. Euripides. Nun lass, warum ich kam, dir sagen. Agathon. Sprich. Euripides. Dem Weisen ziemt es bündig, Agathon, in wenig Worten geistreich viel zu sagen, von unerhörtem Missgeschick getroffen, komm flehend ich zu dir. Agathon. Was ficht dich an? Euripides. Vernichten heut im Thesmophoren-Tempel will mich das Weibervolk, weil ich sie schmähe. Agathon. Was meinst du, dass wir hier dir nützen könnten? Euripides. O viel, denn wenn du unerkannt im Rat der Weiber sitzt, als Weib auch angetan und so für mich plädierst, du rettest mich unfehlbar, du nur sprichst ja meiner würdig. Agathon. Warum verteidigst du dich dort nicht selbst? Euripides. Ich will dir's sagen, sieh, man kennt mich dort, mein Haar ist grau und bärtig, mein Gesicht, du bist so schön, so weiß, so glatt von Antlitz, so zart, anmutig, hast ein Weiberstimmchen. Agathon. Euripides. Euripides. Agathon, ist dieser Vers von dir? Dich freut das Licht? Meinst du den Vater nicht? Euripides. Nun ja. Agathon. So hoffe nicht, dass wir für dich ins Unglück gehen. So rasend sind wir nicht. Nein, trage du dein Teil auf eignem Rücken, nicht als verschlagner Mann im Leiden zeig dich, nein, als geschlagner Mann dem Leiden beug dich. Menesilochos. Du zeigst dich nicht durch Worte, nein, durchs Leiden gebeugt, als hinten wohl beschlagner Mann. Euripides. Was ist's, warum du hinzugehen dich fürchtest? Agathon. Mir ging es schlimmer noch als dir. Euripides. Wieso? Agathon. Wenn ich als diebscher Gast beim Kyprisdienst dem Nächtlichen der Weiber mitgenösse? Menesilochos. Genösse? Sieh doch, Nein, genossen Würde im Übrigen, die Ausflucht lässt sich hören. Euripides. Tust du mir den Gefallen? Agathon. Hoff es nicht. Euripides. Ich bin verloren weh. Menesilochos. Euripides, mein Freund, mein Eidam, wie, du willst verzweifeln? Euripides. Was soll ich machen? Menesilochos. Lass doch den zum Henker sich scheren, brauche mich, wozu du willst. Euripides. Nun schön, da du dich selbst mir übergibst, so leg den Mantel ab. Menesilochos. Da liegt er schon. Was willst du nun mit mir? Euripides. Dich hier, auf sein Gesicht zeigend, rasieren und unten sengen. Menesilochos. Tu, wie dir's beliebt. Ich hab mich nun einmal dir übergeben. Euripides. Dein Messer, Agathon. Du führst ja stets Rasierzeug bei dir. Agathon. Da, aus dem Futteral kannst du es selbst herausziehen. Euripides. Edler Mann. Zu Menesilochos. Nun, setz dich. Blas die rechte Backe auf. Rasiert. Menesilochos. Au weh! Euripides. Was schreist du? Still! Sonst stopf ich dir den Mund. Menesilochos. Au, au, au, au, au, au, au, au! Läuft halb rasiert weg. Euripides. Wo läufst du hin? Menesilochos. Zum Eumenidentempel, nein, bei Demeter, schinden lass ich hier mich länger nicht. Euripides. Willst du der Kinder Spott denn sein mit deinem halbrasierten Kopf? Menesilochos. Was kümmert's mich? Euripides. Bei allen Göttern, lass mich nicht im Stich, komm her. Menesilochos. O ich Geplagter! Euripides, rasierend. Bück dich und halt dich still. Was drehst du dich? Menesilochos. Euripides, legt das Messer weg. Was machst du? Fertig, das wär gut. Menesilochos. Weh, glatt und bloß soll ich zu Felde ziehen. Euripides, sei unbesorgt, du siehst recht sauber aus, willst du dich nicht im Spiegel sehen? Menesilochos, gib her. Euripides, hält ihm den Rasierspiegel hin. Nun, siehst du dich? Menesilochos, mich nicht, den Kleisthenes. Euripides, steh auf, nun geht's ans Sengen, bücke dich. Menesilochos, o weh, nun soll ich gar Spanferkel werden? Euripides, zum Theaterdiener. Du, bring mir doch ne Lampe oder Fackel, zu Menesilochos. So, bück dich, gib wohl Acht auf deine Eichel, brennt ihm die Haare weg. Menesilochos, schon gut, der Henker auch, das brennt verteufelt, weh, weh, ihr Nachbarn, Wasser, Wasser, eilt, bevor der Brand mein Hinterhaus ergreift. Euripides, Mut. Menesilochos, Mut? In dieser feuersbrünstgen Lohe? Euripides, du bist nun bald erlöst, das Schlimmste hast du überstanden. Menesilochos, puh, was Ruß und Rauch, brandschwarz bin ich schon ganz ums Loch herum. Euripides, sei ruhig, wischen wird dich schon ein anderer. Menesilochos, weh dem, der meinen Steiß zu säubern kriegt. Euripides, nun, Agathon, wenn du uns selbst nicht hilfst, so leih uns Mantel doch und Busenband für den, dass du eins hast, gestehst du doch. Agathon, da nehmt und braucht es, Menesilochos. Was denn soll ich nehmen? Agathon. Zuerst das gelbe Leibchen ziehst du an, Menesilochos. Potz Aphrodite, duftet das nach Eicheln? Schnell, gürte mich. Das Busenband, Euripides, hier ist's. Menesilochos, nun hängt mir auch was Hübsches um die Beine. Euripides, Stirnband und Haarnetz brauchen wir. Agathon, da ist die Haube, die ich nachts im Bette trage. Euripides, ei schön, bei Zeus, die ist ja recht bequem. Menesilochos, wird sie mir passen? Agathon, herrlich steht sie dir. Euripides, den Kragen gib. Agathon, da liegt er auf dem Bett. Euripides, nun Schuhe noch. Agathon, da nimm die meinigen. Menesilochos, auch weit genug? Euripides, du trägst sie gern bequem? Agathon, probiere sie. Du hast nun, was du brauchst. Nun dreht hinein mich wieder, aber schnell. Ab auf der Drehmaschine. Euripides, der Mann ist nun dem Ansehen nach vollkommen ein Weib. Sieh zu, dass du beim Sprechen nur recht täuschend weibelst. Menesilochos, wollen sehen, schon gut. Euripides, geh nun. Menesilochos, nicht eher beim Apoll, als bist du mir geschworen. Euripides, was denn? Menesilochos, mich zu retten um jeden Preis, wenn ein Malheur mich trifft. Euripides, beim Äther schwör ich dir, bei Zeus Behausung. Menesilochos, auch der Söhne des Hippokrates. Euripides, bei allen Göttern schwör ich samt und sonders. Menesilochos, bedenke wohl, dass mir die Seele schwur und nicht die Zunge, der erlass ich's gern. Euripides, nun spute dich, das Zeichen zur Versammlung ist schon zu sehen beim Thesmophorentempel. Menesilochos, ich gehe. Zu einem Sklaven. Tratta, komm und folge mir. Sieh, Tratta, was von all den Fackelflammen nicht Wolkenqualms aufsteigen. Vor dem Tempel, betend. Ha, empfangt mich gnädig, holde Thesmophoren, gebt zu meinem Ein- und Ausgang euren Segen. So, Tratta, stell den Korb jetzt hin und gib den Opferkuchen für die Göttinnen. Betend, Demeter, hochverehrte, teure Herrin, und du, Persephone, lasst mich noch oft euch opfern, heut zum Mindesten, verratet mich nicht, dem Mäuschen meiner Tochter schenkt nen Mann, der reich und dumm dabei und tölpisch, wenn nur Verstand und Geist, dann hat ihr Bübchen. Sieht sich um. Wo setz ich mich am besten, um die Redner gut zu verstehen? Du, Tratta, kannst dich scheren, verboten ist's den Sklaven zuzuhören. Sklavin ab.